Berlach zog sich andere Schuhe an und betrat dann erst die Halle, blieb jedoch auf der Schwelle stehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in Schmieds Mappe. Seine rechte Hand spielte mit Berlachs türkischem Messer. »Also du«, sagte der Alte. »Ja, ich«, antwortete der andere. Berlach schloss die Türe und setzte sich in seinen Lehnstuhl dem Schreibtisch gegenüber. Schweigend sah er nach dem anderen hin, der ruhig in Schmieds Mappe weiterblätterte. Eine fast bäuerische Gestalt, ruhig und verschlossen, tiefliegende Augen im knochigen, aber runden Gesicht mit kurzem Haar. »Du nennst dich jetzt Gastmann«, sagte der Alte endlich. Der andere zog eine Pfeife hervor, stopfte sie, ohne Berlach aus den Augen zu lassen, setzte sie in Brand und antwortete, mit dem Zeigefinger auf Schmieds Mappe klopfend: »Das weißt du schon seit einiger Zeit ganz genau. Du hast mir den Jungen auf den Hals geschickt. Diese Angaben stammen von dir.« Dann schloss er die Mappe wieder. Berlach schaute auf den Schreibtisch, wo noch sein Revolver lag, mit dem Schaft gegen ihn gekehrt. Er brauchte nur die Hand auszustrecken. Dann sagte er: »Ich höre nie auf, dich zu verfolgen. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen.« »Du musst dich beeilen, Berlach. Du hast nicht mehr viel Zeit. Die Ärzte geben dir noch ein Jahr, wenn du dich jetzt operieren lässt.« »Du hast recht. Noch ein Jahr. Und ich kann mich jetzt nicht operieren lassen. Ich muss mich stellen. Meine letzte Gelegenheit.« »Die letzte«, bestätigte der andere, und dann schwiegen sie wieder. Endlos saßen da und schwiegen. »Über 40 Jahre sind es her, dass wir uns in irgendeiner verfallenen Judenschenke am Bosporus zum ersten Mal getroffen haben. Ein unförmiges gelbes Stück Schweizerkäse von einem Mond hing bei dieser Begegnung damals zwischen den Wolken und schien durch die verfaulten Balken auf unsere Köpfe. Das ist mir noch in guter Erinnerung. Du, Berlach, warst damals ein junger Polizeifachmann aus der Schweiz in türkischen Diensten, herbestellt, um etwas zu reformieren. Und ich? Nun, ich war ein herumgetriebener Abenteurer wie jetzt noch, gierig, dieses mein einmaliges Leben und diesen ebenso einmaligen, rätselhaften Planeten kennenzulernen. Wir liebten uns auf den ersten Blick, wie wir einander zwischen Juden im Kaftan und schmutzigen Griechen gegenüber saßen. Doch wie nun die verteufelten Schnäpse, die wir damals tranken, diese vergorenen Säfte aus weiß was für Datteln und diese feurigen Meere aus fremden Kornfeldern um Odessa herum, die wir in unsere Kehlen stürzten, in uns mächtig wurden, dass unsere Augen wie glühende Kohlen durch die türkische Nacht funkelten, wurde unser Gespräch hitzig. Oh, ich liebe es, an diese Stunde zu denken, die dein Leben und das meine bestimmte.« Er lachte. Der Alte saß da und schaute schweigend zu ihm hinüber. »Ein Jahr hast du noch zu leben. Und 40 Jahre hast du mir wacker nachgespürt. Das ist die Rechnung. Was diskutierten wir denn damals, Berlach, im Moder jener Schenke in der Vorstadt, eingehüllt in den Qualm türkischer Zigaretten? Deine These war, dass die menschliche Unvollkommenheit, die Tatsache, dass wir die Handlungsweise anderer nie mit Sicherheit vorauszusagen, dass wir ferner den Zufall, der in alles hineinspielt, nicht in unsere Überlegung einzubauen vermögen, der Grund sei, der die meisten Verbrechen zwangsläufig zutage fördern müsse. Ein Verbrechen zu begehen, nanntest du eine Dummheit, weil es unmöglich sei, mit Menschen wie mit Schachfiguren zu operieren. Ich dagegen stellte die These auf, mehr um zu widersprechen als überzeugt, dass gerade die Verworrenheit der menschlichen Beziehungen es möglich mache, Verbrechen zu begehen, die nicht erkannt werden könnten. Dass aus diesem Grunde die überaus größte Anzahl der Verbrechen nicht nur ungeahndet, sondern auch ungeahnt seien, als nur im Verborgenen geschehen. Und wie wir nun weiterstritten, von den höllischen Bränden der Schnäpse, die uns der Judenwirt einschenkte und mehr noch von unserer Jugend verführt, da haben wir im Übermut eine Wette geschlossen, eben da der Mond hinter dem nahen Kleinasien versank. Eine Wette, die wir trotzig in den Himmel hineinhängten, wie wir etwa einen fürchterlichen Witz nicht zu unterdrücken vermögen, auch wenn er eine Gotteslästerung ist, nur weil uns die Pointe reizt als eine teuflische Versuchung des Geistes durch den Geist. Du hast recht. Wir haben diese Wette damals miteinander geschlossen. Du dachtest nicht, dass ich sie einhalten würde, wie wir am anderen Morgen mit schwerem Kopf in der öden Schenke erwachten. Du auf einer morschen Bank und ich unter einem noch von Schnaps feuchten Tisch. Ich dachte nicht, dass diese Wette einzuhalten einem Menschen möglich wäre. Antwortete Berlach. Sie schwiegen. Führe uns nicht in Versuchung, begann der andere von neuem. Deine Biederkeit kam nie in Gefahr, versucht zu werden. Doch deine Biederkeit versuchte mich. Ich hielt die kühne Wette, in deiner Gegenwart dein Verbrechen zu begehen, ohne dass du imstande sein würdest, mir dieses Verbrechen beweisen zu können. Nach 3 Tagen, wie wir mit einem deutschen Kaufmann über die Mahmudbrücke gingen, hast du ihn vor meinen Augen ins Wasser gestoßen, sagte der Alte leise und versunken in seiner Erinnerung. Der arme Kerl konnte nicht schwimmen. Und auch du warst in dieser Kunst so ungenügend bewandert, dass man dich nach deinem verunglückten Rettungsversuch halb ertrunken aus den schmutzigen Wellen des Goldenen Hornes ans Land zog. Der Mord trug sich an einem strahlenden türkischen Sommertag, einer angenehmen Brise vom Meere her, auf einer belebten Brücke in aller Öffentlichkeit zwischen Liebespaaren der europäischen Kolonie, Muselmännern und ortsansässigen Bettlern zu. Und trotzdem konntest du mir nichts beweisen. Du ließest mich verhaften. Umsonst. Stundenlange Verhöre, nutzlos. Das Gericht glaubte meiner Version, die auf Selbstmord des Kaufmanns lautete. Du konntest nachweisen, dass der Kaufmann vor dem Konkurs stand und sich durch einen Betrug vergeblich hatte retten wollen. Ich wählte mir mein Opfer sorgfältig aus, mein Freund. So bist du ein Verbrecher geworden. Der andere spielte gedankenverloren mit dem türkischen Messer. Dass ich so etwas Ähnliches wie ein Verbrecher bin, kann ich nun nicht gerade ableugnen. Ich wurde ein immer besserer Verbrecher und du ein immer besserer Kriminalist. Den Schritt jedoch, den ich dir voraus hatte, konntest du nie einholen. Immer wieder tauchte ich in deiner Laufbahn auf wie ein graues Gespenst. Immer wieder trieb mich die Lust, unter deiner Nase sozusagen immer kühnere, wildere, blasphemischere Verbrechen zu begehen. Und immer wieder bist du nicht imstande gewesen, meine Taten zu beweisen. Die Dummköpfe konntest du besiegen, aber ich besiegte dich. Dann fuhr er fort, den Alten aufmerksam und wie belustigt beobachtend. So lebten wir denn. Du ein Leben unter deinen Vorgesetzten, in deinen Polizeirevieren und muffigen Amtsstuben, immer brav eine Sprosse um die andere, auf der Leiter deiner bescheidenen Erfolge erklimmend, dich mit Dieben und Fälschern herumschlagend, mit armen Schluckern, die nie recht ins Leben kamen, und mit armseligen Mörderchen, wenn es hochkam. Ich dagegen bald im Dunkeln, im Dickicht verlorener Großstädte, bald im Lichte glänzender Position, Orden übersät, aus Übermut das Gute übend, wenn ich Lust dazu hatte, und wieder aus einer anderen Laune heraus das Schlechte liebend. Welch ein abenteuerlicher Spaß! Deine Sehnsucht war, mein Leben zu zerstören, und meine war es, mein Leben dir zum Trotz zu behaupten. Wahrlich, eine Nacht kettete uns für ewig zusammen. Der Mann hinter Berlachs Schreibtisch klatschte in die Hände. Es war ein einziger grausamer Schlag. Nun sind wir am Ende unserer Laufbahn. Du bist in dein Bern zurückgekehrt, halb gescheitert, in diese verschlafene, biedere Stadt, von der man nie recht weiß, wie viel Totes und wie viel Lebendiges eigentlich noch an ihr ist. Und ich nach Lamboin zurückgekommen. Auch dies nur aus einer Laune heraus. Man rundet gern ab. Denn in diesem gottverlassenen Dorf hat mich irgendein längst verscharrtes Weib einmal geboren. Ohne viel zu denken und reichlich sinnlos. Und so habe ich mich denn auch 13-jährig in einer Regennacht fortgestohlen. Da sind wir nun also wieder. Gib es auf, Freund. Es hat keinen Sinn. Der Tod wartet nicht. Und jetzt warf er mit einer fast unmerklichen Bewegung der Hand das Messer genau und scharf, Berlachs Wange streifend, tief in den Lehnstuhl. Der Alte rührte sich nicht. Der andere lachte. Du glaubst nun also, ich hätte diesen Schmied getötet. Ich habe diesen Fall zu untersuchen. Der andere stand auf und nahm die Mappe zu sich. Die nehme ich mit. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen. Und jetzt ist die letzte Gelegenheit. In der Mappe sind die einzigen, wenn auch dürftigen Beweise, die Schmiedin Lambon für dich gesammelt hat. Ohne diese Mappe bist du verloren. Abschriften oder Fotokopien besitzest du nicht. Ich kenne dich. Nein, ich habe nichts dergleichen. Willst du nicht den Revolver brauchen, mich zu hindern? Du hast die Munition herausgenommen. Eben, sagte der andere und klopfte ihm auf die Schultern. Dann ging er am Alten vorbei. Die Türe öffnete sich, schloss sich wieder. Draußen ging eine zweite Türe. Berlach saß immer noch in seinem Lehnstuhl, die Wange an das kalte Eisen des Messers gelehnt. Doch plötzlich ergriff er die Waffe und schaute nach. Sie war geladen. Er sprang auf, lief in den Vorraum und dann zur Haustüre, die er aufriss, die Waffe in der Faust. Die Straße war leer. Dann kam der Schmerz. Der ungeheure, wütende, stechende Schmerz. Eine Sonne, die in ihm aufging, ihn aufs Lager warf, zusammenkrümmte, mit Fiebergluten überbrühte, schüttelte. Der Alte kroch auf Händen und Füßen herum wie ein Tier, warf sich zu Boden, wälzte sich über den Teppich und blieb dann liegen, irgendwo in seinem Zimmer zwischen den Stühlen, mit kaltem Schweiß bedeckt. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Stöhnte er leise. Doch kam er wieder hoch. Nach dem Anfall fühlte er sich besser. Schmerzfrei, seit langem. Er trank angewärmten Wein in kleinen, vorsichtigen Schlücken. Sonst nahm er nichts zu sich. Er verzichtete jedoch nicht, den gewohnten Weg durch die Stadt und über die Bundesterrasse zu gehen. Halb schlafend zwar, aber jeder Schritt in der reingefegten Luft tat ihm wohl. Lutz, dem er bald darauf im Büro gegenüber saß, bemerkte nichts. War vielleicht auch zu sehr mit seinem schlechten Gewissen beschäftigt, um etwas bemerken zu können. Er hatte sich entschlossen, Berlach über die Unterredung mit von Schwendi noch diesen Nachmittag zu orientieren, nicht erst gegen Abend, hatte sich dazu auch in eine kalte, sachliche Positur mit vorgereckter Brust geworfen, wie der General auf Trafflets Bild über ihm, den Alten in forschem Telegrammstil unterrichtend. Zu seiner maßlosen Überraschung hatte jedoch der Kommissär nichts dagegen einzuwenden. Er war mit allem einverstanden. Er meinte, es sei weitaus das Beste, den Entscheid des Bundeshauses abzuwarten und die Nachforschungen hauptsächlich auf das Leben Schmieds zu konzentrieren. Lutz war dermaßen überrascht, dass er seine Haltung aufgab und ganz leutselig und gesprächig wurde. Natürlich habe ich mich über Gastmann orientiert. Und weiß genug von ihm, um überzeugt zu sein, dass er unmöglich als Mörder irgendwie in Betracht kommen kann. Natürlich. Lutz, der über Mittag von Biel einige Informationen erhalten hatte, spielte den sicheren Mann. Gebürtig aus Pockau in Sachsen, Sohn eines Großkaufmanns in Lederwaren, erst Argentinier, deren Gesandter in China er war, er muss in der Jugend nach Südamerika ausgewandert sein, dann Franzose, meistens auf ausgedehnten Reisen. Er trägt das Kreuz der Ehrenlegion und ist durch Publikationen über biologische Fragen bekannt geworden. Bezeichnend für seinen Charakter ist die Tatsache, dass er es ablehnte, in die französische Akademie aufgenommen zu werden. Das imponiert mir. Ein interessanter Zug. Über seine zwei Diener werden noch Erkundigungen eingezogen. Sie haben französische Pässe, scheinen jedoch aus dem Emmental zu stammen. Er hat sich mit ihnen an der Beerdigung einen bösen Spaß geleistet. Das scheint Gastmanns Art zu sein, Witze zu machen. Er wird sich eben über seinen toten Hund ärgern. Vor allem ist der Fall Schmied für uns ärgerlich. Wir stehen in einem vollkommen falschen Licht da. Wir können von Glück reden, dass ich mit von Schwendi befreundet bin. Gastmann ist ein Weltmann und genießt das volle Vertrauen schweizerischer Unternehmer. Dann wird er schon richtig sein. Seine Persönlichkeit steht über jedem Verdacht. Entschieden. Leider können wir das nicht mehr von Schmied sagen. Schloss Lutz und ließ sich mit dem Bundeshaus verbinden. Doch wie er am Apparat wartete, sagte plötzlich der Kommissär, der sich schon zum Gehen gewandt hatte: Ich muss Sie um eine Woche Krankheitsurlaub bitten, Herr Doktor. Es ist gut. Am Montag brauchen Sie nicht zu kommen, antwortete Lutz, die Hand vor die Muschel haltend, denn man meldete sich schon. In Berlachs Zimmer wartete Chanz, der sich beim Eintreten des Alten erhob. Er gab sich ruhig, doch der Kommissär spürte, dass der Polizist nervös war. Fahren wir zu Gastmann, es ist höchste Zeit. Zum Schriftsteller. Umwege, alles Umwege, wetterte Chanz, hinter Berlach die Treppen hinuntergehend. Der Kommissär blieb im Ausgang stehen. Da steht ja Schmieds blauer Mercedes. Chanz sagte, er habe ihn gekauft, auf Abzahlung. Irgendwem müsste ja jetzt der Wagen gehören, und stieg ein. Berlach setzte sich neben ihn und Chanz fuhr über den Bahnhofplatz gegen Bethlehem. Berlach brummte: Du fährst ja wieder über Ins. Ich liebe diese Strecke. Berlach schaute in die reingewaschenen Felder hinein. Es war alles in helles, ruhiges Licht getaucht. Eine warme, sanfte Sonne hing am Himmel, senkte sich schon leicht gegen Abend. Die beiden schwiegen. Nur einmal, zwischen Kerzers und Münchemir, fragte Chanz: Frau Schönler sagte mir, Sie hätten aus Schmieds Zimmer eine Mappe mitgenommen. Nichts Amtliches, Chanz, nur Privatsache. Chanz entgegnete nichts, frug auch nicht mehr. Nur, dass Berlach auf den Geschwindigkeitsmesser klopfen musste, der bei 125 zeigte. Nicht so schnell, Chanz, nicht so schnell. Nicht, dass ich Angst habe, aber mein Magen ist nicht in Ordnung. Ich bin ein alter Mann. Der Schriftsteller empfing sie in seinem Arbeitszimmer. Es war ein alter, niedriger Raum, der die beiden zwang, sich beim Eintritt durch die Türe wie unter ein Joch zu bücken. Draußen bellte noch der kleine weiße Hund mit dem schwarzen Kopf und irgendwo im Hause schrie ein Kind. Der Schriftsteller saß vorne beim gotischen Fenster, bekleidet mit einem Overall und einer braunen Lederjacke. Er drehte sich auf seinem Stuhl gegen die Eintretenden um, ohne den Schreibtisch zu verlassen, der dicht mit Papier besät war. Er erhob sich jedoch nicht, ja, grüßte kaum, fragte nur, was die Polizei von ihm wolle. Er ist unhöflich, dachte Berlach. Er liebt die Polizisten nicht. Schriftsteller haben Polizisten nie geliebt. Der Alte beschloss, vorsichtig zu sein. Auch Chanz war von der ganzen Angelegenheit nicht angetan. Auf alle Fälle sich nicht beobachten lassen, sonst kommen wir noch in ein Buch, dachten sie ungefähr beide. Aber wie sie auf eine Handbewegung des Schriftstellers hin in weichen Lehnstühlen saßen, merkten sie überrascht, dass sie im Lichte des kleinen Fensters waren, während sie in diesem niedrigen grünen Zimmer zwischen den vielen Büchern das Gesicht des Schriftstellers kaum sahen. So heimtückisch war das Gegenlicht. »Wir kommen in der Sache Schmied, der über Zwan ermordet worden ist«, fing der Alte an. »Ich weiß, in der Sache Dr. Prantls, der Gastmann ausspionierte. Gastmann hat es mir erzählt«, antwortete die dunkle Masse zwischen dem Fenster und ihnen. Für kurze Momente leuchtete das Gesicht auf. Er zündete sich eine Zigarette an. Die zwei sahen noch, wie sich das Gesicht zu einer grinsenden Grimasse verzog. Sie wollen mein Alibi? Nein. Sie trauen mir dem Mord nicht zu? Nein, Ihnen nicht. Da haben wir es wieder. Die Schriftsteller werden in der Schweiz aufs Traurigste unterschätzt. Der Alte lachte. Wenn Sie es absolut wissen wollen, wir haben Ihr Alibi natürlich schon. Um 12:30 sind Sie in der Mordnacht zwischen Lamlingen und Schernels dem Banwart begegnet und gingen mit ihm heim. Sie hatten den gleichen Heimweg. Sie seien sehr lustig gewesen, hat der Banwart gesagt. Ich weiß. Der Polizist von Thuan fragte schon zweimal den Banwart über mich aus und alle anderen Leute hier. Und sogar meine Schwiegermutter. Ich war ihnen also doch mordverdächtig, stellte der Schriftsteller stolz fest. Auch eine Art schriftstellerischer Erfolg. Und Berlach dachte, es sei eben die Eitelkeit des Schriftstellers, dass er ernst genommen werden wolle. Alle drei schwiegen. Und Chance versuchte angestrengt, dem Schriftsteller ins Gesicht zu sehen. Es war nichts zu machen in diesem Licht. Was wollen Sie denn nur? Fauchte endlich der Schriftsteller. Sie verkehren viel mit Gastmann. Ein Verhör? Fragte die dunkle Masse und schob sich noch mehr vors Fenster. Ich habe jetzt keine Zeit. Seien Sie bitte nicht so unbarmherzig. Wir wollen uns doch nur etwas unterhalten. Der Schriftsteller brummte. Berlach setzte wieder an. Sie verkehren viel mit Gastmann. Hin und wieder. Warum? Der Alte erwartete jetzt wieder eine böse Antwort. Doch der Schriftsteller lachte nur, blies den beiden ganze Schwaden von Zigarettenrauch ins Gesicht und sagte: Ein interessanter Mensch, dieser Gastmann. Kommissär, so einer lockt die Schriftsteller wie Fliegen an. Er kann herrlich kochen. Wundervoll. Hören Sie. Und nun fing der Schriftsteller an, über Gastmanns Kochkunst zu reden, ein Gericht nach dem anderen zu beschreiben. Fünf Minuten hörten die beiden zu und dann noch einmal 5 Minuten. Als der Schriftsteller jedoch nun schon eine Viertelstunde von Gastmanns Kochkunst geredet hatte und von nichts anderem als von Gastmanns Kochkunst, stand Chance auf und sagte, sie seien leider nicht der Kochkunst zuliebe gekommen. Aber Berlach widersprach, ganz frisch geworden, das interessiere ihn, und nun fing Berlach auch an. Der Alte lebte auf und erzählte nun seinerseits von der Kochkunst der Türken, der Rumänen, der Bulgaren, der Jugoslawen, der Tschechen. Die beiden warfen sich Gerichte wie Fangbälle zu. Chance schwitzte und fluchte innerlich. Die beiden waren von der Kochkunst nicht mehr abzubringen. Aber endlich, nach 3/4 Stunden, hielten sie ganz erschöpft, wie nach einer langen Mahlzeit inne. Der Schriftsteller zündete sich eine Zigarre an. Es war still. Nebenan begann das Kind wieder zu schreien. Unten bellte der Hund. Da sagte Chance ganz plötzlich ins Zimmer hinein: Hat Gastmann den Schmied getötet? Die Frage war primitiv. Der Alte schüttelte den Kopf und die dunkle Masse vor ihnen sagte: Sie gehen wirklich aufs Ganze. Ich bitte zu antworten, sagte Chance entschlossen und beugte sich vor. Doch blieb das Gesicht des Schriftstellers unerkennbar. Berlach war neugierig, wie nun wohl der Gefragte reagieren würde. Der Schriftsteller blieb ruhig. Wann ist denn der Polizist getötet worden? Dies sei nach Mitternacht gewesen, antwortete Chance. Ob die Gesetze der Logik auch auf der Polizei Gültigkeit hätten, wisse er natürlich nicht, entgegnete der Schriftsteller, und er zweifle sehr daran, doch da er, wie die Polizei ja in ihrem Fleiß festgestellt hätte, um 12:30 auf der Straße nach Schernels dem Banwart begegnet sei und sich demnach kaum 10 Minuten vorher von Gastmann verabschiedet haben müsse, könne Gastmann offenbar doch nicht gut der Mörder sein. Chance wollte weiter wissen, ob noch andere Mitglieder der Gesellschaft um diese Zeit bei Gastmann gewesen seien. Der Schriftsteller verneinte die Frage. Verabschiedete sich Schmied mit den anderen? Dr. Prandtl pflegte sich stets als Zweitletzter zu empfehlen, antwortete der Schriftsteller nicht ohne Spott. Und als Letzter? Ich. Waren beide Diener zugegen? Ich weiß es nicht. Chance wollte wissen, warum nicht eine klare Antwort gegeben werden könne. Er denke, die Antwort sei klar genug, schnauzte ihn der Schriftsteller an. Diener dieser Sorte pflege er nie zu beachten. Ob Gastmann ein guter Mensch oder ein schlechter sei, fragte Chance mit einer Art Verzweiflung und einer Hemmungslosigkeit, die den Kommissär wie auf glühenden Kohlen sitzen ließ. Wenn wir nicht in den nächsten Roman kommen, ist es das reinste Wunder, dachte er. Der Schriftsteller blies Chanz eine solche Rauchwolke ins Gesicht, dass er husten musste. Auch blieb es lange still im Zimmer. Nicht einmal das Kind hörte man mehr schreien. Gastmann ist ein schlechter Mensch, sagte endlich der Schriftsteller. Und trotzdem besuchen Sie ihn öfters und nur, weil er gut kocht, fragte Chanz nach einem neuen Hustenanfall empört. Nur. Das verstehe ich nicht. Der Schriftsteller lachte. Er sei eben auch eine Art Polizist, sagte er, aber ohne Macht, ohne Staat, ohne Gesetz und ohne Gefängnis hinter sich. Es sei auch sein Beruf, den Menschen auf die Finger zu sehen. Chanz schwieg verwirrt und Berlach sagte, ich verstehe. Und dann nach einer Weile, als die Sonne im Fenster erlosch, nun hat uns mein untergebener Chanz mit seinem übertriebenen Eifer in einen Engpass hineingetrieben, aus dem ich mich wohl kaum mehr werde herausfinden können, ohne Haare zu lassen. Aber die Jugend hat auch etwas Gutes. Genießen wir den Vorteil, dass uns ein Ochse in seinem Ungestüm den Weg bahnte. Chanz wurde bei diesen Worten des Kommissärs rot vor Ärger. Bleiben wir bei den Fragen und bei den Antworten, die nun in Gottes Namen gefallen sind. Fassen wir die Gelegenheit beim Schopf. Wie denken Sie sich nun die Angelegenheit, mein Herr? Ist Gastmann fähig, als Mörder in Frage zu kommen? Im Zimmer war es nun rasch dunkler geworden, doch fiel es dem Schriftsteller nicht ein, Licht zu machen. Er setzte sich in die Fensternische, sodass die beiden Polizisten wie Gefangene in einer Höhle saßen. Ich halte Gastmann zu jedem Verbrechen fähig, kam es brutal vom Fenster her, mit einer Stimme, die nicht ohne Heimtücke war. Doch ich bin überzeugt, dass er den Mord an Schmied nicht begangen hat. Sie kennen Gastmann. Ich mache mir ein Bild von ihm. Sie machen sich Ihr Bild von ihm, korrigierte der Alte kühl die dunkle Masse vor ihnen im Fensterrahmen. Was mich an ihm fasziniert, ist nicht so sehr seine Kochkunst, obgleich ich mich nicht so leicht für etwas anderes mehr begeisterte, sondern die Möglichkeit eines Menschen, der nun wirklich ein Nihilist ist. Es ist immer atemraubend, einem Schlagwort in Wirklichkeit zu begegnen. Es ist vor allem immer atemraubend, einem Schriftsteller zuzuhören. Vielleicht hat Gastmann mehr Gutes getan, als wir drei zusammen, die wir hier in diesem schiefen Zimmer sitzen. Wenn ich ihn schlecht nenne, so darum, weil er das Gute ebenso aus einer Laune, aus einem Einfall tut, wie das Schlechte, welches ich ihm zutraue. Er wird nie das Böse tun, um etwas zu erreichen, wie andere ihre Verbrechen begehen, um Geld zu besitzen, eine Frau zu erobern oder Macht zu gewinnen. Er wird es tun, wenn es sinnlos ist. Vielleicht. Denn bei ihm sind immer zwei Dinge möglich. Das Schlechte und das Gute. Und der Zufall entscheidet. Sie folgen dies, als wäre es Mathematik. Es ist auch Mathematik. Man könnte sein Gegenteil im Bösen konstruieren, wie man eine geometrische Figur als Spiegelbild einer anderen konstruiert. Und ich bin sicher, dass es auch einen solchen Menschen gibt. Irgendwo. Vielleicht werden Sie auch diesem begegnen. Begegnet man einem, begegnet man dem anderen. Das klingt wie ein Programm. Nun, es ist auch ein Programm. Warum nicht? So denke ich mir als Gastmanns Spiegelbild einen Menschen, der ein Verbrecher wäre, weil das Böse seine Moral, seine Philosophie darstellt. Dass er ebenso fanatisch täte wie ein anderer aus Einsicht das Gute. Der Kommissär meinte, man solle nun doch lieber auf Gastmann zurückkommen, der liege ihm näher. Wie Sie wollen. Kommen wir auf Gastmann zurück, Kommissär. Zu diesem einen Pol des Bösen. Bei ihm ist das Böse nicht der Ausdruck einer Philosophie oder eines Triebes, sondern seiner Freiheit. Der Freiheit ist nichts. Für diese Freiheit gebe ich keinen Pfennig. Sie sollen auch keinen Pfennig dafür geben. Aber man könnte sein Leben daran geben, diesen Mann und diese seine Freiheit zu studieren. Sein Leben? Der Schriftsteller schwieg. Er schien nichts mehr sagen zu wollen. Ich habe es mit einem wirklichen Gastmann zu tun, sagte der Alte endlich. Mit einem Menschen, der bei Lamlingen auf der Ebene des Tessenberges wohnt und Gesellschaften gibt, die einem Polizeileutnant das Leben gekostet haben. Ich sollte wissen, ob das Bild, das Sie mir gezeigt haben, das Bild Gastmanns ist oder jenes Ihrer Träume. Unserer Träume, sagte der Schriftsteller. Der Kommissär schwieg. Ich weiß es nicht, schloss der Schriftsteller und kam auf die beiden zu, sich zu verabschieden. Nur Berlach die Hand reichend. Nur ihm. Ich habe mich um dergleichen nie gekümmert. Es ist schließlich Aufgabe der Polizei, diese Frage zu untersuchen. Die zwei Polizisten gingen wieder zu ihrem Wagen, vom weißen Hündchen verfolgt, das sie wütend anbellte, und Chance setzte sich ans Steuer. Er sagte: Dieser Schriftsteller gefällt mir nicht. Berlach ordnete den Mantel, bevor er einstieg. Das Hündchen war auf eine Rebmauer geklettert und bellte weiter. Nun zu Gastmann, sagte Chance und ließ den Motor anspringen. Der Alte schüttelte den Kopf. Nach Bern. Sie fuhren gegen Ligatz hinunter. Hinein in ein Land, das sich ihnen in einer ungeheuren Tiefe öffnete. Weit ausgebreitet lagen die Elemente da. Stein, Erde, Wasser. Sie selbst fuhren im Schatten, aber die Sonne, hinter den Tessenberg gesunken, beschien noch den See, die Insel, die Hügel, die Vorgebirge, die Gletscher am Horizont und die übereinander getürmten Wolkenungetüme, dahinschwimmend in den blauen Meeren des Himmels. Unbeirrbar schaute der Alte in dieses sich unaufhörlich ändernde Wetter des Vorwinters. Immer dasselbe. Wie es sich auch ändert, immer dasselbe, dachte er. Doch wie die Straße jäh sich wandte und der See, ein gewölbter Schild, senkrecht unter ihnen lag, hielt Chance an. Ich muss mit Ihnen reden, Kommissär, sagte er aufgeregt. Was willst du? Fragte Berlach, die Felsen hinabschauend. Wir müssen Gastmann aufsuchen. Es gibt keinen anderen Weg, weiterzukommen. Das ist doch logisch. Vor allem müssen wir die Diener verhören. Berlach lehnte sich zurück und saß da, ein ergrauter, soignierter Herr, den Jungen neben sich aus seinen kalten Augenschlitzen ruhig betrachtend. Mein Gott, wir können nicht immer tun, was logisch ist, Chance. Lutz will nicht, dass wir Gastmann besuchen. Das ist verständlich, denn er muss den Fall dem Bundesanwalt übergeben. Warten wir dessen Verfügung ab. Wir haben es eben mit heiklen Ausländern zu tun. Berlachs nachlässige Art machte Chance wild. Das ist doch Unsinn. Lutz sabotiert mit seiner politischen Rücksichtnahme die Untersuchung. Von Schwendi ist sein Freund und Gastmanns Anwalt. Da kann man sich doch sein Teil denken. Berlach verzog nicht einmal sein Gesicht. Es ist gut, dass wir allein sind, Chance. Lutz hat vielleicht etwas voreilig, aber mit guten Gründen gehandelt. Das Geheimnis liegt bei Schmied und nicht bei Gastmann. Chance ließ sich nicht beirren. Wir haben nichts anderes als die Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit und nur die Wahrheit, wer Schmieds Mörder ist. Du hast recht. Die Wahrheit, wer Schmieds Mörder ist, wiederholte Berlach, aber unpathetisch und kalt. Der junge Polizist legte dem Alten die Hand auf die linke Schulter, schaute ihm ins undurchdringliche Antlitz. Deshalb haben wir mit allen Mitteln vorzugehen, und zwar gegen Gastmann. Eine Untersuchung muss lückenlos sein. Man kann nicht immer alles tun, was logisch ist, sagen Sie, aber hier müssen wir es tun. Wir können Gastmann nicht überspringen. Gastmann ist nicht der Mörder. Die Möglichkeit besteht, dass Gastmann den Mord angeordnet hat. Wir müssen seine Diener vernehmen. Ich sehe nicht den geringsten Grund, der Gastmann hätte veranlassen können, Schmied zu ermorden. Wir müssen den Täter dort suchen, wo die Tat einen Sinn hätte haben können. Und dies geht nur dem Bundesanwalt etwas an. Auch der Schriftsteller hält Gastmann für den Mörder. Auch du hältst ihn dafür? Auch ich, Kommissär. Dann du allein. Der Schriftsteller hält ihn nur zu jedem Verbrechen fähig. Das ist ein Unterschied. Der Schriftsteller hat nichts über Gastmanns Taten ausgesagt, sondern nur über seine Potenz. Nun verlor der andere die Geduld. Er packte den Alten bei den Schultern. Jahrelang bin ich im Schatten gestanden, Kommissär. Immer hat man mich übergangen, missachtet, als letzten Dreck benutzt, als besseren Briefträger. Das gebe ich zu, Chance, sagte Berlach, unbeweglich in das verzweifelte Gesicht des Jungen starrend. Jahrelang bist du im Schatten dessen gestanden, der nun ermordet worden ist. Nur weil er bessere Schulen hatte, nur weil er Lateinisch konnte. Du tust ihm Unrecht. Schmied war der beste Kriminalist, den ich je gekannt habe. Und jetzt, da ich einmal eine Chance habe, soll alles wieder für nichts sein. Soll meine einmalige Gelegenheit, hinaufzukommen, in einem blödsinnigen diplomatischen Spiel zugrunde gehen. Nur Sie können das noch ändern, Kommissär. Sprechen Sie mit Lutz. Nur Sie können ihn bewegen, mich zu Gastmann gehen zu lassen. Nein, Chance, ich kann das nicht. Der andere rüttelte ihn wie einen Schulbuben, hielt ihn zwischen den Fäusten, schrie: Reden Sie mit Lutz, reden Sie! Doch der Alte ließ sich nicht erweichen. Es geht nicht, Schatz. Ich bin nicht mehr für diese Dinge zu haben. Ich bin alt und krank. Da braucht man seine Ruhe. Du musst dir selber helfen. Gut, dann nicht. Sie können mir nicht helfen, sagte Chance, ließ plötzlich von Berlach ab und ergriff wieder das Steuer, wenn auch totenbleich und zitternd. Sie fuhren wieder gegen Ligatz hinunter. Du bist doch in Grindelwald in den Ferien gewesen. Pension Eiger? Fragte der Alte. Jawohl, Kommissär. Still und nicht zu teuer? Wie Sie sagen. Gut, Chance. Ich fahre morgen dorthin, um mich auszuruhen. Ich muss in die Höhe. Ich habe für eine Woche Krankenurlaub genommen. Chance antwortete nicht sofort. Erst als sie in die Straße Biel-Neuenburg einbogen, meinte er, und seine Stimme klang wieder wie sonst: Die Höhe tut nicht immer gut, Kommissär. Noch am selben Abend ging Berlach zu seinem Arzt am Bärenplatz, Dr. Samuel Hungertobel. Die Lichter brannten schon, von Minute zu Minute brach eine immer finsterere Nacht herein. Berlach schaute von Hungertobels Fenster auf den Platz hinunter, auf die wogende Flut der Menschen. Der Arzt packte seine Instrumente zusammen. Berlach und Hungertobel kannten sich schon lange. Sie waren zusammen auf dem Gymnasium gewesen. Das Herz ist gut, Gott sei Dank, sagte Hungertobel. Hast du Aufzeichnungen über meinen Fall? Eine ganze Aktenmappe. Alles deine Krankheit, antwortete der Arzt und wies auf einen Papierstoß auf dem Schreibtisch. Du hast zu niemandem über meine Krankheit geredet, Hungertobel. Aber Hans, das ist doch Arztgeheimnis. Drunten auf dem Platz fuhr ein blauer Mercedes vor, hielt zwischen anderen Wagen, die dort parkten. Berlach sah genauer hin. Chance stieg aus. Und ein Mädchen in weißem Regenmantel, über den das Haar in blonden Strähnen floss. Ist bei dir einmal eingebrochen worden, Fritz? Wie kommst du darauf? Nur so. Einmal war mein Schreibtisch durcheinander. Und deine Krankheitsgeschichte lag oben auf dem Schreibtisch. Geld fehlte keins. Obschon ziemlich viel im Schreibtisch war. Und warum hast du das nicht gemeldet? Geld fehlte, wie gesagt, keins. Und ich wollte es eigentlich trotzdem melden. Aber dann habe ich es vergessen. So, du hast es vergessen. Bei dir wenigstens geht es den Einbrechern gut. Und er dachte... Daher weiß es also Gastmann. Er schaute wieder auf den Platz hinunter. Chance trat nun mit dem Mädchen in das italienische Restaurant. Am Tage seiner Beerdigung, dachte Berlach und wandte sich nun endgültig vom Fenster ab. Er sah Hungertobel an, der am Schreibtisch saß und schrieb. Wie steht es nun mit mir? Hast du Schmerzen? Der Alte erzählte ihm seinen Anfall. Es ist schlimm, Hans. Wir müssen dich innerhalb 3 Tagen operieren. Es geht nicht mehr anders. Ich fühle mich jetzt wohl wie nie. In 4 Tagen wird ein neuer Anfall kommen, Hans. Und den wirst du nicht mehr überleben. 2 Tage habe ich also noch Zeit. 2 Tage. Und am Morgen des 3. Tages wirst du mich operieren. Am Dienstagmorgen. Am Dienstagmorgen. Und dann habe ich noch 1 Jahr zu leben, nicht wahr, Fritz? sagte Berlach und sah undurchdringlich wie immer auf seinen Schulfreund. Der sprang auf und ging durchs Zimmer. Wie kommst du auf solchen Unsinn? Von dem, der meine Krankheitsgeschichte las. Bist du der Einbrecher? Berlach schüttelte den Kopf. Nein, nicht ich. Aber dennoch ist es so, Fritz. Nur noch ein Jahr. Nur noch ein Jahr, antwortete Hungertobel, setzte sich an der Wand seines Ordinationszimmers auf einen Stuhl und sah hilflos zu Berlach hinüber, der in der Mitte des Zimmers stand, in ferner, kalter Einsamkeit, unbeweglich und demütig, vor dessen verlorenem Blick der Arzt nun die Augen senkte. Gegen 2 Uhr nachts wachte Berlach plötzlich auf. Er war früh zu Bett gegangen, hatte auch auf den Rat Hungertobels hin ein Mittel genommen, das erste Mal, so dass er zuerst sein heftiges Erwachen diesen ihm ungewohnten Vorkehrungen zuschrieb. Doch glaubte er wieder, durch irgendein Geräusch geweckt worden zu sein. Er war, wie oft, wenn wir mit einem Schlag wach werden, übernatürlich hellsichtig und klar. Dennoch musste er sich zuerst orientieren und erst nach einigen Augenblicken, die uns dann Ewigkeiten scheinen, fand er sich zurecht. Er lag nicht im Schlafzimmer, wie es sonst seine Gewohnheit war, sondern in der Bibliothek. Denn auf eine schlechte Nacht vorbereitet wollte er, wie er sich erinnerte, noch lesen. Doch musste ihn mit einem Male ein tiefer Schlaf übermannt haben. Seine Hände fuhren über den Leib, er war noch in den Kleidern. Nur eine Wolldecke hatte er über sich gebreitet. Er horchte. Etwas fiel auf den Boden. Es war das Buch, in dem er gelesen hatte. Die Finsternis des fensterlosen Raums war tief, aber nicht vollkommen. Durch die offene Türe des Schlafzimmers drang schwaches Licht. Von dort schimmerte der Schein der stürmischen Nacht. Er hörte von ferne den Wind aufheulen. Mit der Zeit erkannte er im Dunkeln ein Büchergestell und einen Stuhl, auch die Kante des Tisches, auf dem, wie er mühsam erkannte, noch immer der Revolver lag. Da spürte er plötzlich einen Luftzug. Im Schlafzimmer schlug ein Fenster. Dann schloss sich die Türe mit einem heftigen Schlag. Unmittelbar nachher hörte der Alte vom Korridor her ein leises Schnappen. Er begriff. Jemand hatte die Haustüre geöffnet und war in den Korridor gedrungen, jedoch ohne mit der Möglichkeit eines Luftzuges zu rechnen. Berlach stand auf und machte an der Stehlampe Licht. Er ergriff den Revolver und entsicherte ihn. Da machte auch der andere im Korridor Licht. Berlach, der durch die halboffene Tür die brennende Lampe erblickte, war überrascht, denn er sah in dieser Handlung des Unbekannten keinen Sinn. Er begriff erst, als es zu spät war. Er sah die Silhouette eines Arms und einer Hand, die in die Lampe griff. Dann leuchtete eine blaue Flamme auf. Es wurde finster. Der Unbekannte hatte die Lampe herausgerissen und einen Kurzschluss herbeigeführt. Berlach stand in vollkommener Dunkelheit. Der andere hatte den Kampf aufgenommen und die Bedingungen gestellt. Berlach musste im Finstern kämpfen. Der Alte umklammerte die Waffe und öffnete vorsichtig die Türe zum Schlafzimmer. Er betrat den Raum. Durch die Fenster fiel ungewisses Licht, zuerst kaum wahrnehmbar, das sich jedoch, wie sich das Auge daran gewöhnt hatte, verstärkte. Berlach lehnte sich zwischen dem Bett und Fenster, das gegen den Fluss ging, an die Wand. Das andere Fenster war rechts von ihm. Es ging neben das Nebenhaus. So stand er in undurchdringlichem Schatten, zwar benachteiligt, dass er nicht ausweichen konnte, doch hoffte er, dass seine Unsichtbarkeit dies aufwöge. Die Türe zur Bibliothek lag im schwachen Licht der Fenster. Er musste den Umriss des Unbekannten erblicken, wenn er sie durchschritt. Da flammte in der Bibliothek der feine Strahl einer Taschenlampe auf, glitt suchend über die Einbände, dann über den Fußboden, über den Sessel, schließlich über den Schreibtisch. Im Strahl lag das Schlangenmesser. Wieder sah Berlach die Hand durch die offene Türe ihm gegenüber. Sie steckte in einem braunen Lederhandschuh, tastete über den Tisch, schloss sich um den Griff des Schlangenmessers. Berlach hob die Waffe, zielte, da erlosch die Taschenlampe. Unverrichteter Dinge ließ der Alte den Revolver wieder sinken, wartete. Er sah von seinem Platz aus durch das Fenster, ahnte die schwarze Masse des unaufhörlich fließenden Flusses, die aufgetürmte Stadt jenseits, die Kathedrale wie ein Pfeil in den Himmel stechend und darüber die treibenden Wolken. Er stand unbeweglich und erwartete den Feind, der gekommen war, ihn zu töten. Sein Auge bohrte sich in den ungewissen Ausschnitt der Türe. Er wartete. Alles war still. Leblos. Dann schlug die Uhr im Korridor. 3. Er horchte. Leise hörte er von ferne das Ticken der Uhr. Irgendwo hupte ein Automobil. Dann fuhr es vorüber. Leute von einer Bar. Einmal glaubte er, atmen zu hören. Doch musste er sich getäuscht haben. So stand er da, und irgendwo in seiner Wohnung stand der andere. Und die Nacht war zwischen ihnen, diese geduldige, grausame Nacht, die unter ihrem schwarzen Mantel die tödliche Schlange barg, das Messer, das sein Herz suchte. Der Alte atmete kaum. Er stand da und umklammerte die Waffe, kaum dass er fühlte, wie kalter Schweiß über seinen Nacken floss. Er dachte an nichts mehr. Nicht mehr an Gastmann, nicht mehr an Lutz, auch nicht mehr an die Krankheit, die an seinem Leibe fraß, Stunde um Stunde, im Begriff, das Leben zu zerstören, das er nun verteidigte, voll Gier zu leben und nur zu leben. Er war nur noch ein Auge, das die Nacht durchforschte, nur noch ein Ohr, das den kleinsten Laut überprüfte, nur noch eine Hand, die sich um das kühle Metall der Waffe schloss. Doch nahm er endlich die Gegenwart des Mörders an, das war, was er geglaubt hatte. Er spürte an seiner Wange eine ungewisse Kälte, eine geringe Veränderung der Luft. Lange konnte er sich das nicht erklären, bis er erriet, dass sich die Türe, die vom Schlafzimmer ins Esszimmer führte, geöffnet hatte. Der Fremde hatte seine Überlegung zum zweiten Male durchkreuzt. Er war auf einem Umweg ins Schlafzimmer gedrungen, unsichtbar, unhörbar, unaufhaltsam, in der Hand das Schlangenmesser.